Halleluja. Halleluja. Und die Eingangsstelle von der heutigen Predigt, die er mir gezeigt hatte, also als Eingangsstelle, so erlebe ich das, ist eine Annäherung an das, was hier gerade passiert. Epheser 3,16 geht das los. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an den inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Wow. Und es geht weiter. Dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Wow, wow, wow, wow, Halleluja, Halleluja, wow. Und dieses... Ja. Ja. Und das ist für uns oder für die Seele, für den Verstand so schwierig zu begreifen. Einfach zu trinken. Zu trinken. Und alle Veränderung geschieht. Alle Veränderung im Innern geschieht. Weil der Herr will uns verändern. Er braucht Menschen, die innerlich verändert sind, die das Leben aus ihrem Innern an die Umgebung weitergeben. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und versteht ihr, das ist schon alles. Ist genau dieser Change. Und in der zweiten Stelle, die er mir für heute gezeigt hat, sagt er nämlich Römer 6,6: Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Amen. Und wenn seine Liebe in uns wohnt, wenn er in uns wohnt, wow, wow. Ja, also wir dienen der Liebe und weil wir sind mit ihm gestorben und so glauben wir auch, dass wir mit ihm leben. Und das ist schon alles erfolgt. Was noch so kleine Prozesse hat. Und ich glaube, da macht er heute gerade ganz viel. Die Seele, der Verstand, der hat ja mal gelernt, wie das alles geht. Der hat auch noch Muster und Prägungen, wie das geht, der Sünde zu dienen. Weil so wo wir in der Sünde leben, dann bemühen wir uns zu überleben, die Existenz zu sichern. Und dann versuchen wir vielleicht aus Identitäten zu handeln. Ich bin ein guter Christ, ich bin ein guter Berater, ich bin ein guter Ehemann. All das ist es nicht, weil du bist Sohn und Tochter Gottes, seiner Herrlichkeit. Du bist einer, den Jesus Freund nennt. Halleluja. Das ist die Wahrheit. Und so zerschreddert er, glaube ich, heute so viel, was der Verstand eigentlich weiß, wie es eigentlich richtig gehen müsste. So. Also ich glaube, vor ein paar Wochen, so ein Gottesdienst wie jetzt, da wäre er doch immer noch mal zwischendurch, Moment mal, was passiert hier, und gerät das nicht alles außer Kontrolle? Ja, Halleluja, es gerät außer Kontrolle. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Weil, wenn es außer Kontrolle gerät und wir im Vertrauen sind, dass es alles unter Gottes Hand ist, dann sind wir safe. Dann sind wir sicher, dann kann uns nichts passieren. So. Und dann, wow, dann ist das Leben. Dann müssen wir nicht mehr uns bemühen und die Existenz sichern, sondern einfach das Leben genießen. Und diese Schönheit, die das hat, möchte ich euch auch noch an einem kleinen Zeugnis deutlich machen. Janine und ich waren in Schweden im Urlaub, also in seiner Schöpfung, Schweden-Idyll pur. Wow, und so natürlich auch sehr eins mit ihm, so die ganzen Tage und auch so in den Tag gegangen. Ja, es ist dein Tag. Und am Abend wussten wir so, was er alles so Wunderbares vorbereitet hat und wir Erlebnisse hatten. Und so bin ich dann auch weiter zum ersten Arbeitstag gegangen, so auch in diesem Shalom, in diesem Frieden. Und auch an diesem Arbeitstag habe ein paar Sachen erledigt, auch über meinen Mail-Account Sachen gemacht, Mittagspause, komme aus der Mittagspause zurück, bekomme von meinem Kollegen Anruf, dringend melde dich bei unserem IT-Techniker, so dein Account, da ist ein Hacker drauf. So. Ja, ich konnte es mir erklären, weil da war eine ein bisschen kuriose Mail gewesen, die hatte ich auch geöffnet. Naja, aber auch da in der Ruhe geblieben und ja, mit dem telefoniert, und der hat das dann auch alles sehr schnell feststellen können und wieder zurückstellen können, also dass das Risiko auch vorbei war und da ist auch nichts abgegriffen worden, also kein Schaden entstanden. Und ja, und jetzt setzen wir dann nochmal das Kennwort zurück und machen ein neues Kennwort. Und ich gebe Ihnen jetzt erstmal so ein vorübergehendes Kennwort. Das ist ja so eine reine Buchstaben- und Zahlenfolge. Waren, glaube ich, irgendwie so 15 Buchstaben und Zahlen. Hat er mir schön buchstabiert. Und dann irgendwann auch in der Mitte dann G wie Gottlieb, O wie Otto, T wie Theodor, T wie Theodor. Und dann hat er noch weiter ein paar Buchstaben und Zahlen und, oh, hallo Gott, danke, danke. Es war so ein Finger, so ein Gruß von ihm, hey, in allem, was jetzt ist. Und ich war die Tage davor ein bisschen so, manchmal so kleine Sorgengedanken, hey, und große Weltenlage und sowas. Gott ist da, er ist da, Halleluja. Also, ja. So, also ich habe dann jetzt ein anderes Kennwort dann noch eingegeben, aber Halleluja. Und alles bevor wir überhaupt irgendwelche Risiken, weil wir sind unter seinem Schutz, unter seiner Hand. Halleluja, Halleluja. Und das geht immer wieder darum, das ist die Versuchung des Feindes, so, ey, da ist eine Gefahr, da ist hier ein Sicherheitsrisiko, da ist da was. Und dann fängt die Seele an, dass irgendwie, oh, das muss ich aber unter Kontrolle kriegen. Nein, nein, das war in der Kindheit so, weil uns das vielleicht nicht zur Verfügung stand. So. Und weil wir einen Waisengeist hatten, Aber jetzt, Jesus ist dein Herr und er ist auch dein Freund. Er hat alles für uns vollbracht. Und damit stehen wir im Buch des Lebens. Halleluja. Und er wird unseren Namen bekennen vorm Vater und seinen Engeln, so wie es in der Offenbarung steht. Und nochmal so einen kleinen Vorgeschmack, wo es noch mehr hingeht, wenn wir dieses immer wieder dieses Trinken, dieses Boah, Halleluja, diese Ausgießung der Liebe, weil das ist das, was im Himmel ja nur stattfindet. Boah, ja, ja, die Ausgießung der Liebe. Die übergießen sich gegenseitig mit Liebe, mit Lobpreis, mit Anerkennung, mit Sehen und Gesehensein. Halleluja. Und in der Offenbarung, gestern bin ich da nochmal hingeführt worden, weil ich auch gerade mal wieder so eine Kontrolle losgelassen hat. Es ging darum, einfach ein Wunder zu empfangen. So. Aber okay, wenn der Herr Wunder macht, wie macht er das? Also die Seele sagt dann, ja, da habe ich ja keine Kontrolle drüber, wenn der Herr Wunder macht. Habe ich auch nicht. Aber ich habe das Vertrauen, dass der Herr Wunder in meinem Leben so wirkt, wie ich da gut mit umgehen kann, dass ich nicht nochmal in irgendeinem Empfinden von Ohnmacht oder Wirkungslosigkeit oder ausgeliefert sein komme, sondern alle Wunder, die er in meinem Leben wirken wird, die wird er immer in einer Weise wirken, dass, ja, dass es gut für mich ist. Halleluja, jetzt schwanke ich wieder nach vorne, ja. Und so in dem Zusammenhang, was ging es denn auch nochmal so, und ich bringe, das ist auch nochmal so eine Stelle aus dem Wort, die ich jetzt hier mit reingebe, weil da geht es hin, in der Offenbarung 22, 1 und 2. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Dahin geht es. Halleluja. Und das ist ja auch so, das merke ich auch auf dem Herzen, boah, diese Öffnung, diese ganze Ausgießung, dieses Kontrolle verlieren, einfach spüren, sich lieben lassen, wirklich sich lieben und füllen lassen, weil es dahin geht. Dieser Baum des Lebens, da fließt der Strom des Wassers zu dir, zu jedem von uns. Wenn wir hier ausgießen, dann ist das auch dieser Strom des Lebens und du hast Zugang. Du hast Zugang. Je mehr unsere Kontrolle geschreddert ist, so, die kann uns da vielleicht so ein bisschen von abhalten, kann sie auch nicht, aber es ist ein bisschen schwieriger machen, dass sie durchdringt. Aber Wasser findet ja seinen Weg, finden wir ja selbst im Realen. Und wie viel mehr findet der Strom des Lebens den Weg in dein Herz, immer wieder in dein Herz hinein, dass dein Herz offen ist und gefüllt ist. Füll mir ab, Lord, füll mir ab. Oh, füll uns ab. Halleluja, Halleluja. Wow, Halleluja. Halleluja. Wenn ich eins verstanden habe in den 3 Wochen, die wir jetzt Pause hatten und worüber ich die ganze Zeit nachgedacht habe, ist, dass er uns liebt. Und manchmal ist es gut, wenn wir lange über einer Sache immer und immer wieder meditieren, nachdenken, immer nochmal nachdenken. Vom Thron Gottes fließt etwas, und zwar Liebe und Gnade, Barmherzigkeit, Güte, Kraft. Wenn das vom Thron Gottes fließt, wenn das, was ich eben gesagt habe, vom Thron Gottes fließt, wie ein Fluss, wer glaubt dann noch, dass das ein verunreinigter Fluss ist, in dem sowas wie Anklage mitschwimmen könnte oder Verdammnis oder Zurückweisung oder Ablehnung? Warum glauben wir das? Warum glauben wir das manchmal? Vom Thron Gottes fließt ausschließlich Liebe. Nur das. Und die fließt da deshalb, damit wir in diesem Strom baden. Und der Zweck dieser Liebe ist, dass du so sehr da drin weißt, wirklich weißt, dass du geliebt bist, dass du auf keinen anderen Gedanken mehr kommst, als auf den Gedanken, dass Gott dich liebt, dass er gnädig ist, dass er Schuld vergeben hat. Mir wurde so klar, dass wenn wir in die Gegenwart Gottes treten wollen, was wir ja auch tun können, durch Jesus können wir das, dass wir, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, und das ist möglich ja jetzt, dass dann vom Thron aus, wie gesagt, Ablehnung oder irgendwas Negatives überhaupt nicht fließen kann. Ist unmöglich. Absolut unmöglich. Das heißt, du kannst durch eine Tür kommen, und diese Tür ist Jesus. Und ich habe mir das so vorgestellt, als würde ich, man kann sich ja vorstellen, dass man durch Wände geht, auch wenn man das nicht kann. Aber man kann sich ja auch vorstellen, dass man durch eine Tür geht, so wie durch eine Wand. Nicht Tür aufmachen, sondern da durchgehen. Und diese Tür ist knallrot, weil sie vom Blut Christi getränkt ist. Und wenn du da durchgehst, um zum Thronsaal zu kommen, dann gehst du direkt durch diese Tür, und danach bist du vollkommen verwandelt. Weil Gott sieht nur Christus. Du wirst überkleidet mit diesem Christus. Du kommst zwar als ich zum Beispiel, als Christine, oder Gudi als Gudi, aber überkleidet mit diesem Christus. Und wenn du so kommst, und selbst wenn du das Gefühl noch hast, vielleicht ist etwas nicht zu 100% so gewesen, wie das Wort uns sagt, wie wir uns vielleicht verhalten sollen. Was denkst du, was der Vater sieht? Was glauben wir wirklich, was er sieht? Er sieht das Blut. Er sieht Christus. Ist Christus irgendwie sündenbehaftet? Nein. Er sieht Christus. Und das ist, finde ich, so gewaltig, dass ich glaube, als die Catherine Ruonala da war und die ganze Zeit über diese Liebe geredet hat, ich dachte, sie hat recht. Sie hat einfach recht. Sie stellt sich einfach dahin vor den Vater und weiß, egal, und wenn sie 100-mal irgendwas verkehrt gemacht hat, sie springt auf den Schoß von Papa, und da kann alles geklärt werden. Sie springt auf den Schoß von Papa, und da kann alles geklärt werden. Da fließt pure Liebe. Und diese Liebe ist total wichtig. Die ist elementar, weil sie nämlich etwas macht mit uns, das das Leben leicht macht. Ganz einfach. Ihr wisst, dass ich mit Kindern arbeite. Und Kinder sind von Haus aus, wenn sie nicht völlig zermatscht sind, sind Kinder von Haus aus irgendwie, die setzen sich einfach hin, die fangen einfach an zu spielen, die sind einfach fröhlich, die sind ausgelassen. Und wenn etwas schiefgegangen ist, was machen sie dann? Dann rennen sie zu ihren Eltern, beziehungsweise in dem Fall natürlich zu uns. Und was wollen sie da? Getröstet werden. Oder einfach mal kuscheln, wenn es gar nicht um Trost geht, versteht ihr? Einfach mal kuscheln. Aber du bist ein Kind des Vaters. Einfach mal kuscheln. Einfach mal zum Kuscheln gehen und nicht vorher den Katalog durcharbeiten, was du eventuell alles falsch gemacht hast. Weißt du was? Das ist alles mit eingerechnet worden. Da hängt es. Alles, alles, alles. Der von keiner Sünde wusste, ist für uns, für mich, zur Sünde gemacht worden. Also kannst du dich ja mal fragen, wie das überhaupt gehen soll, dass du dich überhaupt so schlecht fühlst, dass du nicht in die Gegenwart des Vaters treten kannst. Das ist doch schwachsinnig, so zu denken. Das ist absoluter Oberschwachsinn. Wir können immer in die Gegenwart, ehrlich gesagt, wir sollen da sogar hin. Und wisst ihr warum? Einer will, dass du dich schlecht fühlst. Verdammt, nicht richtig, irgendwas vermasselt, heute nicht geliebt, gestern nicht vergeben, vorgestern die Verkehrsregeln übertreten und vorvorgestern mit deinem Ehemann gestritten und du willst in die Gegenwart Gottes. Kannst du erstmal ein bisschen Buße tun, so ein bisschen erstmal ein paar Werke machen und dann vielleicht, eventuell, ich spreche jetzt teuflisch, nicht göttlich. Eventuell kannst du, wenn du genug auf deinen Knien rumgerutscht bist, dann kannst du zu Papa kommen. Leute, das findet alles hier oben statt. Das ist null, 0,0 das, was Papa denkt. Papa sagt, Arme auf, kann ich jetzt nicht so machen, weil dann kommt mir durchs Mikrofon nichts mehr. Komm her, komm hierher, komm zu mir. Kuscheln, lieben und sich nicht schuldig fühlen. Das ist total wichtig, dass wir dieses Gefühl, dieses bescheuerte Gefühl, was der Teufel die ganze Zeit uns immer einreden will, dass wir das ablegen. Dass wir sagen, weißt du was, du kannst mich mal mit deinem Scheiß anklagen. Du kannst mich mal. Weißt du was? Ich kenne genau eine Person und die ist für mich gestorben und die hat diese Schuld weggetragen und du bist jetzt still. Und ich gehe zu Papa und dort ist alles wieder gut. Wirklich. Es ist wie, wenn ein Kind kommt und sich verletzt hat und wir so machen. War da was? War da was? Nein, da ist gar nichts. Wir brauchen so dringend dieses Gefühl und deshalb brauchen wir dieses in der Liebe Gottes baden. Baden. Im wahrsten Sinne des Wortes baden. Übrigens habe ich mir hier aufgeschrieben, wir werden nicht gerechtfertigt, weil wir unsere Sünden bekennen. Wir werden nicht gerechtfertigt, weil wir unsere Sünden bekennen. Vielmehr, weil wir an Gott und seine Verheißung glauben. Aha. Wir denken, dass wir uns immer wieder gerecht sprechen müssen. Nein, musst du nicht. Du bist gerecht gesprochen. Und zwar einzig und allein, weil du das Werk von Jesus in Anspruch genommen hast. Und wenn da ein Fehler auftaucht, dann piese so schnell wie möglich zu Papa auf den Schoß, Tank in dieser Liebe, damit dir klar wird, Teufel, du kannst mich mal. Du kannst mir sowas von egal sein. Papa liebt mich. Ihr kennt, viele kennen ja die Geschichte vom verlorenen Sohn, richtig? Keine Gardinenpredigt. Und der hat richtig Scheiße gebaut. Finden wir doch, oder? Der hätte nun wirklich eine Predigt gebraucht. Alle Predigten, die ihr braucht, alle Predigten, die wir brauchen, sind Predigten darüber, dass Gott Gnade ist. Gnade. Und nicht, die ist nicht billig, weil die ja Jesus das Leben gekostet hat, aber die ist nötig, damit wir frei sind. Erst wenn du wirklich frei bist, kannst du überhaupt diese Liebe, die dir geschenkt worden ist, also freizügig weitergeben. Alles andere ist der reinste Krampf. Und vor allen Dingen auch Kampf ganz oft. Was ist denn, es gab mal eine Zeit, wo ich in einer relativ schwierigen Situation war. Ich war damals noch verheiratet. Ich habe gedacht, ich darf mich ja nicht trennen. Das steht ja hier und so. Und das ist alles überhaupt ganz schlimm und so weiter. Und dann war ich da mit so einer Seelsorgerin in so einem Gespräch und ich höre den Vater sprechen und er sagt, du kannst in meinem Haus hier bleiben, so lange wie du willst. Du musst gar nichts für mich tun. Du kannst hier einfach bleiben, in dieser Liebe. Du musst gar nicht für mich arbeiten. Gar nichts. Leute, wisst ihr, wie sich das anfühlt? Total befreiend. Total befreiend. Weil das ja jeden Druck wegnimmt. Jeden Druck wegnimmt. Jemanden zum Beispiel zu Christus zu führen. Oder irgendwelche bekloppten Regeln zu beachten. Wisst ihr, wer die Regeln erfüllt hat? Jesus. Richtig. Weil er die Liebe ist, richtig? Und wenn man diese Liebe hier drin hat, jetzt rede ich von mir, dann wirst du kein einziges dieser Gebote übertreten. Du wirst deine Eltern ehren. Übrigens hat das meiner Ansicht nach noch mehr damit zu tun, ich habe mir nämlich die Geschichte vom reichen Jüngling nochmal durchgelesen, dass es geht darum, oder damals ging es ja viel auch darum, dass diese versorgt wurden. Wir haben ja heute Rente und so, ne? Aber die Eltern zu ehren, ja, sie also zu versorgen, das wirst du vollautomatisch tun, wenn du liebst. Da denkst du gar nicht drüber nach. Das machst du ganz und gar automatisch. Du klaust dir auch keine Sachen. Und warum nicht? Ja, weil du sowieso versorgt bist, ist doch logisch, wenn die Liebe ganz und gar dich erfüllt. Ist doch total logisch, oder nicht? Du stiehlst nicht, du betrügst nicht. Übrigens beneidest du auch niemand über ein schönes Haus oder einen schönen Garten. Weil du hast alles. Und selbst wenn du keinen Garten hast, bist du trotzdem zufrieden. Versteht ihr? Egal welches Gebot gegeben war, total am zum Beispiel den Ruhetag zu halten, also den Sabbat, in Gottesdienst zu gehen. Das ist ja jetzt nicht irgendwie eine Anstrengung oder so. Sollte es zumindest nicht sein. Aber es gab Zeiten in diesem Planeten, wo das für Leute wirklich anstrengend war. Die mussten sonntags zur Kirche gehen, ob sie wollten oder nicht. Weil der Pastor hat nämlich an der Tür geguckt, ob du da warst. Was hat das mit Liebe zu tun? Gar nichts. Versteht ihr? Alles. Wenn wir wirklich in uns lieben, also wir bringen keine Leute um, wir brechen die Ehe nicht, auch warum, auch wir haben ja dann sowieso automatisch den Richtigen oder gar keinen und das ist dann auch in Ordnung. Versteht ihr, Paulus war ja auch zufrieden. Wir sind gesättigt wie ein Kind und deshalb brauchen wir die Liebe des Vaters. Und die brauchen wir nicht theoretisch, sondern die brauchen wir praktisch. Ja. Ganz und gar praktisch. Die muss man fühlen, die muss man schmecken, so wie man, wenn man im Badewasser ist, das Wasser auch wahrnimmt. Ob es jetzt kalt ist oder warm oder ob da irgendwelche Perlen drin rumschwimmen oder irgendein, ich sage nicht Geschmack, sondern da so ein Geruch da irgendwie, wisst ihr, da kann man ja alles Mögliche reinmachen. Also, versteht ihr? Diese Liebe, die ist meiner Ansicht nach vollkommen und total alternativlos. Furcht ist nicht in der Liebe. Und jetzt rede ich nicht nur von Menschenfurcht, sondern auch vor dieser Furcht, die wir manchmal haben, weil wir Gott nicht zu 100% vertrauen. Weil wir dann doch nicht zu ihm gehen oder was auch immer. Oder ihm doch nicht vertrauen, dass er das und das vielleicht noch hinbringt oder hinkriegt. Wie kann jemand, der mich so, ich sage jetzt mal abgöttisch, also damit ich das in die Superlative kriege, ja, lieben und mir nicht geben, was ich brauche. Das ist, versteht ihr? Das ist doch, das kann doch nicht sein. Das ist auch so nicht. Gott liebt uns. Und das müssen wir uns immer und immer und immer und immer wieder sagen. Selbst wenn du nichts für ihn tun würdest, gar nichts, würde das, selbst wenn du alles falsch machst wie der verlorene Sohn und du würdest zurückkommen zum Vater oder du würdest nicht zurückkommen zum Vater oder du würdest sehr, sehr spät zurückkommen zum Vater. Versteht ihr? Also all das spielt überhaupt keine Rolle, denn der Vater stand in der Geschichte vom verlorenen Sohn bereits täglich da und hielt Ausschau nach seinem Sohn. Und als der nun endlich wieder da war, wie gesagt, keine Gardinenpredigt, wurde er doch in den Stand des Sohnes und damit des Erbes, wieder eingesetzt. Der hätte nochmal alles falsch machen dürfen. Ist das krass? Das ist die Liebe deines Vaters. Er hätte nochmal alles, alles, es hätte nichts, nicht den Fitzelchen, nicht den Fitzelchen. So krass ist die Liebe Gottes. Und sie ist deshalb so, wie sie ist, so gnädig, weil sie weiß, das ist die einzige Chance, um uns in Freiheit zu kriegen. Das ist die einzige Chance, um uns in die Freiheit zu kriegen. Und in dieser Freiheit kannst du dann, ich will nicht sagen, alles falsch machen, weil du wirst da wahrscheinlich gar nichts mehr falsch machen. Deswegen spricht die Bibel ganz oft, dann sündigen wir nicht mehr, weil dann wollen wir nämlich überhaupt nichts mehr falsch machen, weil wir sind so getränkt von dieser Liebe, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, irgendwas falsch zu machen. Warum auch? Diese Liebe ist so attraktiv, auch für andere. Diese Liebe ist so sättigend, wisst ihr, so, wenn ein Baby gesättigt ist, braucht es noch irgendwas? Nein. Kuscheln. Wisst ihr, so, ist doch so, oder? Bäuerchen, aber dann, ne? Dann. Genau, Bäuerchen nicht vergessen, genau. Dann ist das, danke. Einfach danke. Und dann wärst du so frei, dass du kannst alles Mögliche machen und du hast noch nicht mal Angst davor, einen Fehler zu machen. Weil das ja keine Rolle mehr spielt. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Da kannst du ganz entspannt, Kinder machen das übrigens auch, weil die machen nämlich andauernd Fehler. Das interessiert die aber nicht. Und wenn ich 100-mal zu einem Kind gesagt habe, Kämmerle, lass das doch einfach mal sein. Wisst ihr was, dann machen sie es eben halt doch nochmal. Ja und, habe ich sie deswegen weniger lieb? Nein, und der Vater schon mal gar nicht, weil ich bin hier nicht der Maßstab. Also zumindest noch nicht. Deshalb strecke ich mich weiter danach aus, in dieser Liebe zu baden. Und zu baden und zu baden. Und darüber nachzudenken und darüber zu meditieren. Was diese Gnade wirklich für mich bedeutet. Und dann wird das mit dem Fischefangen für alle ganz einfach. Dann wird das mit dem Regeln halten, also falls wir darüber sprechen wollten, ganz einfach. Dann ist das keine Anstrengung mehr. Leute, ist das jetzt eine gute Nachricht oder ist das jetzt eine gute Nachricht? Das ist doch die beste Nachricht überhaupt. Versteht ihr? Egal wie. Ja, dann kann ich mich... Esther setzt sich ans Klavier. Aber Esther ist... Nee, jetzt nicht. Esther setzt sich ans Klavier. Sie spielt. Sie würde vielleicht sagen, also so wie... spiele ich noch nicht. Who cares? Wen interessiert das? Niemanden. Vielleicht interessiert Esther das, weil sie so denkt. Aber ganz ehrlich, wenn wir alle völlig entspannt sind und da würden jetzt 5 falsche Töne rauskommen, aber ihr Herz, das diese Töne mit den Fingern erzeugt, ist voller Liebe. Weißt du was? Ich glaube, du hörst die Töne überhaupt nicht. Du hörst sie gar nicht. Du bist so weg sozusagen, weil die Liebe eine Kraft ist und du hast ja diese Bibelstelle, die ich natürlich auch hier aufgeschrieben habe, ist ja klar, ne? Also auch als erstes, ne? Wir sollen durch den Geist gestärkt werden, damit wir in der Liebe Gottes gewurzelt und gegründet werden. Warum? Um die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe der Liebe des Christus oder von Christus zu uns zu erkennen. Also wir sollen durch den Geist, durch den Heiligen Geist gestärkt werden, damit wir in der Liebe gewurzelt sind und schön gegründet, wie so ein Bäumchen, der dann, na, Psalm 1, schön Frucht bringt. Und dann sollen wir diese Breite, die Länge, die Höhe, die Tiefe, und die ist ja, wie ihr wisst, unendlich. Die hat ja gar keine Begrenzung. Denn wenn sie nämlich Begrenzung hätte, ganz ungünstig wäre das. Weil wenn du dann an diese Grenze kommst, von irgendeiner Weite, der Höhe, der Tiefe und der Länge, dann würdest du ja rausfallen aus der Liebe Gottes. Aber das tun wir ja nicht. Niemand kann dich aus der Hand des Christus reißen. Niemand. Der hält dich so fest. Und du bist eine neue Schöpfung. Deshalb sind wir ja anders als die Welt, wenn wir Christus aufgenommen haben. Halleluja, ich finde das so krass. Und dann geht es ja hier weiter, also Höhe, Tiefe, also das ganze Programm, die alle Erkenntnis übersteigt. Also jetzt geht es um dieses hoch, breit, tief, hoch, längs, damit wir erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Das ist das Ziel, dass du so tief verwurzelt bist in der Liebe des Vaters. In dem Moment wird alles andere weggespült, alles, egal. Endlich kommt die Person hervor, die Papa gemacht hat. In seiner ganzen Schönheit, in seiner ganzen Fülle. Du wirst dein Aussehen nicht verlieren. Du bleibst vielleicht weiterhin der oder die Klavier spielt. Aber egal, in der ganzen Fülle. Und deshalb machen wir uns weiter auf, diese Liebe wirklich zu trinken, zu baden und uns darin richtig wohlzufühlen. Richtig wohlzufühlen. Und egal, ob wir von vorne predigen oder nicht, oder ob wir Lobpreis machen oder was auch immer, diese Treffen sind dazu da, dass wir baden. Dass wir einfach baden in der Liebe des Vaters. In seiner unendlichen Liebe, die uns alles vergeben hat, die alle Schuld zudeckt, die darauf überhaupt nicht achtet, sondern nur froh ist, dass wir als Kinder in die Gegenwart des Vaters getreten sind und dort frei sind, einfach frei sind. Und all das ist nur möglich gewesen, weil Jesus dieses Werk vollbracht hat. Und deshalb machen wir noch zusammen Abendmahl. Das ist so kostbar. Dieses Blut ist so kostbar. So kostbar. Ja, so kostbar. Wenn wir von der Liebe Gottes erfasst werden, dann ist das ganz unterschiedlich, weil das kann zu unendlicher Freude führen. Das kann zu so einer, ich nehme mal eins kurz runter. Das kann zu so einer Freude führen. Gleichzeitig kann es sein, dass diese Liebe dich so überwältigt, dass du vielleicht eher weinst, als dass du lachst. Und während ihr austeilt, möchte ich noch einen Aspekt sagen, den ich auch in diesem ganzen Nachdenken nochmal wieder versucht habe zu reflektieren. Wenn Jesus eine Person geheilt hat, gab es nie die Frage nach der Schuld. Und er hätte schon Grund gehabt, das zu fragen. Aber er hat das nicht gefragt. Zu keiner Zeit. Er hat auch noch nicht mal was von dem Menschen verlangt, dass der tun soll. Nicht mal das. Er hat die befreit, obwohl die, ja sogar vielleicht, wenn aus unserer Sicht würden wir sagen, obwohl die vielleicht selber schuld waren. Ich habe mir noch mal die Geschichte von Jona angeguckt. Jona sollte doch nach Ninive und da verkünden, dass diese Stadt da dem Erdboden gleichgemacht wird. Und dann haben die sich doch alle, die haben ja Buße getan. Und damit war klar, er muss da in so eine Stadt reingehen, da Buße verkünden. Das fand er einfach, das fand er scheiße, so würden wir das heute sagen. Ein Scheißjob, ja. Und dann hat er sich das überlegt, dass er da irgendwie lieber nach, keine Ahnung, nach sonst wo fährt da. Und dann auf so ein Schiff und möglichst weit weg. Wisst ihr, wir denken so anders als Gott. Jetzt schickt er erstmal so einen Fisch. Naja, er hätte es ja auch anders machen können, aber er schickt einen Fisch. Und 3 Tage ist dieser Jona in diesem Scheißloch, weil das ist ja auch nicht lecker da drin. Dann wird er ausgespuckt. Jetzt geht er endlich mal nach Ninive. So nach dem Motto, ja, okay, gut, mache ich jetzt mal so, ne? Okay. So, dann denkt er so, jetzt verkünde ich endlich, dass diese ganze Stadt mal dem Erdboden gleich gemacht wird. Und scheiße, diese Leute, die machen alle Buße da und Gott vernichtet diese Stadt nicht. Dann setzt er sich dahin, da auf seinen komischen Berg, baut sich da irgend so eine Hütte und Gott in seiner Gnade, kannst du gerne nochmal lesen, lässt da noch so eine Rizinusstaude wachsen, damit, und ich habe das genau nochmal nachgelesen, damit er sich besser fühlt. Hallo, guten Tag. Dann, Jona ist natürlich noch immer stinksauer, wird die Rizinusstaude von so einem Wurm angefressen und nix Staude, nix Schatten. Jetzt ist er richtig sauer. Und dann gibt es eine Diskussion mit Gott und der fragt ihn, sag mal, hast du eigentlich überhaupt einen Grund, irgendwie sauer zu sein? Und ich stelle mir so richtig, die steht da nicht die ganze Diskussion, aber ich stelle mir so richtig vor. Klar, logisch und so und diskutier und tralala und so. Wir sind da nicht im Alten Testament, aber wir sehen selbst da diese Gnade, diese Güte, dieses, okay, Jona hat ein Problem. Der will nicht nach Ninive. Wir müssen den irgendwie nach Ninive kriegen, weil das ist der Einzige, der das... Okay, gut. Der hat so was, okay, ins Wasser, alles klar. Man muss so einen Fisch her, gut, 3 Tage, dann ausspucken, dann nochmal Auftrag, mal gucken. Okay, er geht, super. Oh, Wisst ihr, das muss ja Gott alles inszenieren. Während der seine ganzen Fehler macht da. Staude wachsen lassen, Wurm schicken. Also ich meine, ein Aufwand, ja? Nur um das mit Ninive klarzukriegen. Da wird er das ja wohl mit dir 100-mal klarkriegen. 100%ig. Das hier ist 100%. 100%. Die Sache ist geklärt. Der Drops ist gelutscht. Du bist nicht schuld. Fertig, aus, Ende im Gelände. Und wenn der Teufel kommt, halt das Brot hoch. Und zeig ihm, wo die Hake hängt. Und wenn er kommt, ne, es gibt ja dieses Spiel, ne? Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann und so? Niemand. Und wenn er kommt, das ist alternativlos. Absolut alternativlos. Das ist kostbar. Wie eine Perle oder wie ein Schatz oder wie ein, ja? Die Bibel spricht davon. Kostbar. Und wir können langsam erahnen, was das für uns bedeutet. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Und wir danken dir, Herr, dass du Jesus geschickt hast, damit wir in Freiheit leben können. Damit der Teufel nichts an uns hat. Dass wir uns erinnern an das Werk, das du auf Golgatha vollbracht hast. Wir sind zutiefst dankbar. Und in dieser Dankbarkeit, Herr, nehmen wir gemeinsam dieses Abendmahl. Halleluja. Nehmt und esst. Das ist der Leib des Herrn. Halleluja. Halleluja. Das ist kostbarer als Gold, Edelsteine oder irgendwelche Unmengen von Geld. Das ist überhaupt unbezahlbar. Unbezahlbar. Alle Krankheit. Alles Leid. Jeder Mangel. Alles hängt am Kreuz. Und deine Gnade fließt von diesem Kreuz zu uns. Gnade, Gnade, Gnade. Liebe, Liebe, Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns hingegeben hat. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Vater. Wir danken dir. Und dieses Blut ist geflossen, weil jemand gestorben ist, nämlich das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Und ich habe bei meinen Studien nochmal nachgelesen über Johannes. Johannes ist aufgetreten und hat eine Taufe, das muss man sich mal reintun, ist mir vorher nicht klar gewesen, eine Taufe zur Vergebung der Sünden gepredigt oder auch getan. Eine Taufe, die mussten vorher immer ein Tier schlachten, um ihre Sünden wegzukriegen. Eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Kein Wunder, dass die ganzen Pharisäer total aufgebracht waren. Versteht ihr? Wie kann man einen Menschen untertauchen und damit sagen, die Sünden sind dir vergeben, ohne dass ein Tier geschlachtet wird? Das ist doch interessant, oder nicht? Jesus hat ja auch Sünden vergeben und hing noch nicht am Kreuz. Denn die Liebe des Vaters war nämlich schon da. Und die deckt so vieles zu. Und trotzdem ist das ultimativ. Danke für dein Blut. Danke, dass das vergossen wurde zur Vergebung unserer Schuld. Und dass wir frei sind, Herr. Und dass wir als Freie in deiner Liebe, gebadet in deiner Liebe, vollkommen untergetaucht, vollkommen überschwemmt und durchdrungen und durchtränkt und wie auch immer, dann den Dienst tun können, zu dem du uns geschaffen und berufen hast, Herr. Wir danken dir. Zu deinem ganz besonderen Wohl heute. Christi Blut. Amen.